Nummer 3. Passagier Glaser, gebucht auf den Air Berlin Flug 319 nach München. Herr Glaser, bitte kommen Sie sofort zum Ausgang D19. Ihr Flug ist zum Einsteigen bereit. Herr Glaser, bitte.